Und am Wochenende gab's Tanztee mit den Rotkreuzschwestern. Das sollte mal einer unter meinem Kommando bei Desert Shield wagen. With the Red Cross girls. I gotta tell you, that is not gonna happen on Desert Shield. I can hear it better not happen on Desert Shield. Norman Schwarzkopf ist das, was die Militärs im besten Sinne des Wortes ein Frontschwein nennen. Doch er ist weit vorausschauender Stratege zugleich. Vom Vater offenbar erblich vorbelastet, der auch General war, sah er bereits 1983 eine Krisensituation im Nahen Osten voraus, in der die USA militärisch verwickelt sein könnten. Also entwarf Norman Schwarzkopf schon damals die Operation Desert Storm. Er mischt sich gerne unter die GIs, fragt nach ihrer Stimmung und sorgt für ihre Stimmung. Der andere Vier-Sterne-General, der die Szenerie um Desert Storm beherrscht, ist Colin Powell. Im Oktober 1989 wurde er der höchste Militär der Vereinigten Staaten, Generalstabschef. Colin Powell verkörpert den modernen Manager als Offizier. Er ist zugleich Diplomat und Politiker, er war nationaler Sicherheitsberater unter Ronald Reagan. Colin Powell, Jahrgang 1937, ging zur Armee, weil er schwarz war. Am Kasernentor wurde die Rassentrennung vom Wachposten gewissermaßen gestoppt. Ich bin der zweite schwarze Offizier, der es geschafft hat, General in der US Army zu werden. Es wird die Zeit kommen, wo es hoffentlich überflüssig wird, so etwas überhaupt noch zu erwähnen. Air Force and two in the Army. In time, that will not be something one should take note of at all. Colin Powell ist, wie fast jeder Offizier seines Jahrgangs, durch die Erfahrungen von Vietnam geprägt. Dies sind Aufnahmen aus seinem Privatarchiv. Er und seine Kameraden wollen die Wiederholung eines so qualvollen und demütigen Konflikts für die Soldaten an der Front und die Menschen zu Hause mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verhindern helfen. Der nur 3 Jahre ältere Schwarzkopf hat die gleichen Erfahrungen. Nie wieder Vietnam. Als ich das erste Mal in einer Schlacht kämpfte, da hatte ich mächtig Angst. Im Grunde war es, als ob ich selbst gar nicht anwesend war und mir nur von Ferne zuschaute. Aber ich habe aus meinen damaligen Erfahrungen eins gelernt. Wenn man einen Krieg beginnt, wenn man das Leben von Amerikanern in die Waagschale wirft, dann muss man diesen Krieg auch richtig ausfechten. Man darf auch nicht herumspielen und sich zermürben lassen. Wenn man schon kämpfen muss, dann muss man die ganze Stärke Amerikas auch einsetzen. Davon bin ich heute mehr denn je überzeugt. Colin Powell ist der politisch-militärische Kopf der Operation Desert Storm. In enger Abstimmung mit Norman Schwarzkopfs Einsatzplänen hat er bei George Bush durchgesetzt, dass nicht nur eine symbolische Friedenstruppe nach Saudi-Arabien ging, sondern über 500.000 Soldaten, die Saddam Hussein auch besiegen können. Die Nähe zu George Bush nährt Spekulationen, dass er bei der nächsten Wahl Dan Quayle auf dem Ticket als Vizepräsidentschaftskandidat ablösen könnte. This is a very extensive airfield system. I'm now going to show you a picture of the luckiest man in Iraq. Norman Schwarzkopf, das Frontschwein, treibt unterdessen seine makabren Scherze mit dem Feind. Ich zeige Ihnen nun das Bild des glücklichsten Mannes im Irak an diesem Tag. Schauen Sie auf das Fadenkreuz über dieser Brücke und nun das, was dieser Mann, der gerade durchs Fadenkreuz gefahren ist, im Rückspiegel sieht. Ist das der besondere Humor amerikanischer Militärs oder ist das der Zynismus des Krieges allgemein? Der sozialdemokratische Oberbürgermeister von Wiesbaden, Achim Exner, will beim hessischen Innenministerium den Antrag auf Vaterschaftsurlaub stellen. Exners Lebensgefährtin Margarete Goldmann erwartet im August ein Baby und will ab Oktober wieder ihren Dienst als Schul- und Kulturdezernentin in Wiesbaden aufnehmen. Der Vater des Kindes, Oberbürgermeister Exner, will dann ein halbes Jahr lang auch unter Verzicht seiner Bezüge den Hausmann spielen. Jetzt wird im Innenministerium heftig nachgedacht, ob das denn überhaupt geht. Schließlich gab es so etwas bisher überhaupt noch nicht. Doch zurück zur grausamen Kriegswirklichkeit am Persischen Golf. Wir erwarten einen aktuellen Sachstandsbericht aus Amman, schauen noch einmal auf die Regierungserklärung von Bundeskanzler Kohl zurück, informieren über die deutschen Hilfsleistungen für Großbritannien. Wir lassen Sie teilhaben an den Reaktionen der betroffenen deutschen Soldaten, die nun zusätzlich in die Türkei geschickt werden. Wir berichten über die Solidaritätsbekundungen der EG-Kommission in Brüssel mit den Golfstaaten. Es gibt eine Schilderung von der Debatte im lettischen Parlament über eine Volksabstimmung zur Unabhängigkeit und schließlich Einblicke in die Situation Jugoslawiens, wo heute ein Haftbefehl gegen den kroatischen Verteidigungsminister veröffentlicht wurde. Seit mehr als 24 Stunden kämpfen auf saudischem Boden erstmals Heeresverbände der Anti-Irak-Allianz mit irakischen Soldaten. Die Truppen Saddam Husseins waren gestern Abend im Schutz der Dunkelheit auf saudi-arabisches Gebiet vorgedrungen und haben sich nun in der Stadt Al-Shafji verschanzt. Ulrich Tegner, Mann, was können Sie uns jetzt über den augenblicklichen Stand der Kämpfe sagen? Es gibt eine Auseinandersetzung zwischen den Irakern, die sich in dieser Stadt festgesetzt haben. Dort sind mehrere Panzer, mehrere gepanzerte Mannschaftstransporter und wahrscheinlich mindestens 100 Soldaten. In der Stadt leben ja seit Ausbruch des Krieges keine Zivilisten mehr. Und saudi-arabischen Soldaten auf der anderen Seite. Diese irakische Streitmacht ist nicht mehr so groß, dass sie dem Widerstand der alliierten Kräfte langfristig standhalten kann. Aber die große Frage ist, wie weit ist eine zweite Panzerkolonne vorgerückt? Es gibt Berichte, dass erneut 80 Panzer Richtung Khafji vorgestoßen sind. Es sollen mehrere tausend Soldaten im Schutze dieser Panzer und im Schutze der Dunkelheit auf die besetzte Stadt vorrücken. Man weiß eben nicht, wird jetzt weiter gekämpft werden? Wie ist es mit der Luftwaffe der USA? Wird sie erneut in die Kämpfe eingreifen? Es gibt nach wie vor keine genauen Aussagen, was wirklich passiert ist. Man kann ja nur vermuten, dass die alliierten Truppen in der Einschätzung sind, dass die saudi-arabischen Einheiten alleine mit den verbliebenen irakischen Truppenverbänden in Khafji fertig werden können. Aber das Ganze ist sehr, sehr unübersichtlich nach wie vor. Die Meldungen, die wir aus dem Kriegsgebiet erhalten, Herr Tegner, sind ja zensiert und deswegen ist ja die Unsicherheit so groß. Und es geht aus diesen Meldungen hervor, dass 12 Soldaten auf der Seite der Allianz bisher getötet worden seien, aber von 4000 beteiligten irakischen Soldaten seien Hunderte gefallen. Sind diese Angaben denn aus Ihrer Sicht glaubwürdig, Herr Tegner? Ja, man muss davon ausgehen, dass mindestens 12 amerikanische Soldaten getötet worden sind. Bisher soll 2 Verwundete zusätzlich gegeben haben. Aber die Zensur beschreibt ja gerade auch das Verhalten gegenüber Verlustmeldungen. Die Korrespondenten, die dort am Golf stationiert sind, müssen sich an die Vorgaben der US-Offiziere halten. Es sind ja auch saudi-arabische Soldaten, Soldaten aus Katar und möglicherweise auch noch Soldaten aus anderen Ländern getötet worden. Also die Verluste der Truppen der Allianz dürften größer sein als 12. Die Verluste der irakischen Seite sind schwer einzuschätzen. General Schwarzkopf, der Kommandeur der US-Streitkräfte, hat ja am Nachmittag auf einer Pressekonferenz erklärt, 24 irakische Panzer seien zerstört worden. Wenn das stimmt, dann ist sicherlich auch ein großer Verlust unter den Soldaten der irakischen Armee entstanden. Aber Hunderte, würde ich sagen, ist eine sehr, sehr hohe Zahl, weil ja nach wie vor der Rückzug der irakischen Truppen jedenfalls bis zum Nachmittag nicht unterbunden wurde. Es hat keine echte Kesselschlacht gegeben. Die irakischen Soldaten sind gekommen, sie haben sich zum Teil zurückgezogen. Es hat ja auch noch an anderen Stellen der Front Versuche eines irakischen Vorstoßes gegeben. Wie hoch dort die Verluste gewesen sind, weiß man nicht. Es gibt ja keine Korrespondenten, die jetzt in oder direkt aus dem Kampfgebiet berichten können. Wie waren denn die Reaktionen im arabischen Lager? Wir haben eben in den Nachrichten gehört, es hat in Amman auch Demonstrationen für Saddam Hussein gegeben. Wie wird es im arabischen Lager die Entwicklung beobachtet? Herr Gärtner, ich glaube, das Entscheidende ist, dass politisch Saddam Hussein weiter an Prestige gewinnen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Entscheidung, diese Schlacht zu wagen, auch mit diesem politischen Hintergedanken gefällt worden ist. Denn hier in Amman sind die Menschen noch stärker auf Saddam Hussein eingeschworen, als es vorher schon war. Es gab ja eine Ernüchterung in den ersten Kriegstagen. Die Angriffe auf Israel haben die Unterstützung für Saddam Hussein wieder gestärkt und mit diesem Landangriff hat er sich zusätzliche Sympathien bei den Menschen in großen Teilen der arabischen Welt verschafft. Es ist so, niemand hatte geglaubt, dass er es wagen würde, die Truppen der anti-irakischen Allianz dermaßen direkt anzugreifen. Das hat er jetzt gemacht und ich glaube, es ist gar nicht mal wichtig, wie die Schlacht im Einzelnen ausgehen wird. Wahrscheinlich wird sich die irakische Armee zurückziehen müssen, auch unter großen Verlusten. Aber politisch hat Saddam Hussein seine Position in der arabischen Welt gestärkt. Das ist deutlich. Die Demonstrationen hier in Amman sind ja nur ein Zeichen dafür. Vielen Dank nach Amman, vielen Dank an Ulrich Tegner. Der Golfkrieg, meine Damen und Herren, stand natürlich heute auch im Mittelpunkt der Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl vor dem Deutschen Bundestag in Bonn. Der erste gesamtdeutsche Regierungschef legte sein Arbeitsprogramm für die nächsten 4 Jahre dar. Peter Quay fasst die 2,5-stündige Rede Kohls zusammen. Nachdem die Regierungschefs in den vergangenen Jahren fast immer nur wichtige Teilbereiche der Politik in ihren Erklärungen nach den Wahlen herausgegriffen hatten, sagte Kohl heute zu allen Themen etwas. An vorderster Stelle stand natürlich das Thema Golf, zu dem die führenden deutschen Politiker nach Meinung der Bündnispartner zu lange zu wenig gesagt haben. Deshalb gab der Kanzler noch einmal eine klare Solidaritätserklärung für die Verbündeten ab. Die Bundesrepublik Deutschland wird ihre Verpflichtungen sowohl im Rahmen der Vereinten Nationen auch als ein Bündnis selbstverständlich erfüllen. Das Bündnis, das uns Friede und Freiheit in Jahrzehnten sicherte, kann sich auf unsere Solidarität verlassen. Das gilt wie für alle Partner, auch für die Türkei. Sehr lang war die Passage über Israel, über das Schicksal der Juden, von Saddam Hussein bewusst in den Golfkrieg verwickelt zu werden. Kohl stellte Saddam nochmal als den Alleinschuldigen am Golfkrieg dar. Der Kanzler machte deutlich, dass die Golflage und die Hilfe für Ost- und Südosteuropa ein größeres finanzielles Engagement unabänderlich machen. Dazu sagte er, die damit verbundenen Belastungen in den Reformstaaten Mittelost- und Südosteuropas, auch einschließlich der Sowjetunion, und die Belastungen am Golf gehen weit über den bisherigen Finanzrahmen hinaus. Deshalb sind Einnahmeverbesserungen unumgänglich. Und die Bundesregierung wird entsprechende Vorschläge auch für notwendige Steuererhöhungen vorlegen. Ein wesentlicher Teil der Erklärung diente dazu, den Bürgern der 5 neuen Länder Mut zu machen zum Thema Arbeitslosigkeit, Stasi, Privatisierung, Weiterbildung, Umwelt. Kohl versprach eine nationale Solidaritätsaktion mit der Bezeichnung ökologischer Aufbau, die er gemeinsam mit Wirtschaft, Bund und Ländern ins Leben rufen will. Zur Umwelt meinte der Regierungschef, um die gravierenden Umweltbelastungen zu bewältigen, etwa im Braunkohletagebau der Lausitz oder im Uranbergbau Vogtland, sind gewaltige Finanzen notwendig. Gleiches gilt für die Altlasten der chemischen Industrie, für die Sanierung verseuchter Böden an Industriestandorten und vor allem, und hier kann man das volle Ausmaß noch gar nicht der Schädigung überblicken, bei Militäranlagen. Der Umweltschutz soll auch als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden. Weiter sagte der Kanzler an die Adresse der Bürger aus den 5 Ländern, die Diktatur der SED habe nicht nur materielle Schäden angerichtet, sondern auch in den Herzen der Menschen Wunden geschlagen. Gezielt seien die Menschen von der SED gegeneinander ausgespielt worden und es gelte jetzt zu verhindern, dass die Saat der SED auch heute noch aufgehe. Kohls Worte galten dem Thema der Kriminalitätsbekämpfung, den Asylfragen, dem Drogenproblem, dem Verhältnis von Müttern zu Beruf und Familie, dem Pflegegesetz, das die Regierung bis Mitte 1992 vorlegen will. Nach dem Deutschland-Thema spielte Europa die Hauptrolle. Europa als der übernationale Kristallisationspunkt für Freiheit und Menschenrechte, Herr Kanzler. Das vereinte Deutschland will keine Rückkehr zum Europa von gestern. Alte Rivalitäten und Nationalismen dürfen nicht wieder aufleben. Wir wollen ein neues Europa, das unsere nationale Identität nicht aufhebt, in dem niemand mehr gegen den anderen, in dem keine Nation im Schatten einer anderen steht, sondern in dem wir gemeinsam einstehen für eine Zukunft in Frieden und Freiheit, in Wohlstand und Sicherheit. Die Rede fand in relativ harmonischer Atmosphäre statt. Nur einmal musste Präsidentin Rita Süssmuth einschreiten und dem PDS-Abgeordneten Ulrich Briefs eine Rüge erteilen. Als der Kanzler sagte, die Regierung werde sich im Rahmen des kulturellen Zusammenwachsens in ganz Europa um die Deutschen auf den Sprachinseln kümmern, rief Briefs heim ins Reich. In den vergangenen Tagen und Wochen mussten sich die Deutschen von Politikern und Journalisten aus den Ländern der am Golf kämpfenden Truppen sagen lassen, sie seien feige und geizig. Das eine, weil sie an diesem Krieg nicht aktiv teilhaben wollten, das andere, weil sie zwar reich seien, aber das Geld nicht gerne geben. Das ist jetzt anders. Nachdem Bonn Milliardensummen für die USA versprochen hat, lobte US-Botschafter Vernon Walters heute die deutsche Hilfe für die Alliierten am Golf. Auch der britische Außenminister Douglas Hurd ist zufrieden nach einem Kurzbesuch in Bonn wieder nach Hause gefahren. Der Kanzler und Außenminister haben 800 Millionen Mark für Großbritannien versprochen. Hans-Jörg Krieger berichtet. Douglas Hurd war nach seinen eigenen Worten nicht gekommen, um mit der Bundesregierung über eine finanzielle und materielle Beteiligung an dem britischen Engagement im Golfkrieg zu verhandeln. Das war auch gar nicht mehr nötig, denn zuvor schon hatte Bonn zuletzt am Montag beim Treffen der EG-Finanzminister in Brüssel Bereitschaft signalisiert, über seinen bisherigen Beitrag hinauszugehen. Wie weit, das erfuhr der britische Außenminister aus dem Munde von Bundeskanzler Helmut Kohl und die Öffentlichkeit heute Abend von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher in einer gemeinsam mit Douglas Hurd veranstalteten Pressekonferenz. Die Begründung schickte Genscher voraus. Wir unterstützen, wie wir das wiederholt erklärt haben, zuerst am Tage nach Beginn der Militäraktion im Rahmen der Westeuropäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft dieses Engagement der Staaten der Koalition. Wir unterstützen es nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Die Bundesrepublik Deutschland hat in den vergangenen Monaten wesentliche Beiträge finanzieller und materieller Art geleistet für die an der Koalition beteiligten Staaten, aber auch für solche Staaten, die in besonderer Weise betroffen sind. Und dann kamen die Zahlen. 800 Millionen Mark will die Bundesregierung in die britische Kriegskasse einzahlen und zusätzlich Ausrüstung und Material zur Verfügung stellen, wobei es sich vermutlich im Wesentlichen um Munition handeln wird. Damit geht Bonn erheblich über seine bisherige Hilfe für Großbritannien hinaus, die sich auf rund 60 Milliarden Mark belief. Für die Begriffe des britischen Außenministers handelt es sich um einen substanziellen und zufriedenstellenden Beitrag und wird als Ausdruck der Solidarität gewertet. Nach Informationen aus London hat die Regierung Major auch eine Unterstützung in dieser Größenordnung erwartet. Ausgehend von Kriegskosten, die sich auf etwa 10% der amerikanischen Aufwendungen belaufen, kalkulierte sie Beiträge der Freunde und Verbündeten, die nicht direkt am Krieg gegen den Irak beteiligt sind. Dabei wurde angeblich die jeweilige Wirtschaftskraft berücksichtigt, der Nutzen, den diese Länder aus der Befreiung Kuwaits ziehen werden, aber auch die Frage, ob sie Erdöl importieren oder exportieren. Schon diese Unterscheidung deutet darauf hin, dass die britische Regierung neben dem ein oder anderen EG-Staat und Japan, das die bisherige Finanzhilfe der Bundesrepublik nur um 20 Millionen Mark übertroffen hat, auch Golfstaaten zur Kasse bitten will. Die Gespräche Hurds in Bonn waren der Anfang einer breit angelegten diplomatischen Initiative, die gestern endgültig vom britischen Kriegskabinett unter Vorsitz von Premierminister John Major beschlossen worden war. Vielleicht nicht zufällig an dem Tag, an dem in Bonn die Milliardenhilfe für die USA bekannt gegeben wurde. In Bremervörde ist das Raketenabwehrgeschwader 36 stationiert und von dort sollen in den nächsten Tagen Soldaten in die Türkei verlegt werden, um in Diyarbakir und in Erhaç die NATO-Verbände zu unterstützen. Gleichzeitig wird die Bundeswehr Abwehrraketen vom Typ Hawk und Patriot, einen Spürpanzer vom Typ Fuchs sowie ABC-Schutzkleidung in die Türkei schicken. Jochen Pietschke hat sich in Bremervörde bei den Betroffenen, bei den Soldaten umgehört. Hören Sie seine Eindrücke. Die genaue Zahl der Soldaten und Hawk-Flugabwehrraketen, die nächste Woche von Bremervörde aus ins türkische Diyarbakir verlegt werden, die blieb heute Nachmittag noch im Dunkeln bei der Pressekonferenz des Flugabwehrraketenkommandos 2 in Bremervörde. Sicher dagegen ist, noch heute Abend um 21 Uhr werden 10 Offiziere und Unteroffiziere des Bremervörder Flugabwehrraketengeschwaders 36 als Vorauskommando an die türkische Grenze zum Irak fliegen. Ihr Auftrag, sie sollen ermitteln, wie viele Soldaten und Raketen zum Schutz des türkischen Flughafens gebraucht werden, der als NATO-Stützpunkt dient und auf dem bereits belgische Soldaten mit Patriot-Raketen stationiert sind. Oberst Bernd von Heuer-Both, der Kommandeur des Flugabwehrraketenkommandos, gab vorab eine vorsichtige Einschätzung der Größenordnung, in denen seine Soldaten betroffen sein können. Es könnte sich in der Größenordnung von einer Staffel, das heißt also zwei Feuereinheiten oder auch drei Feuereinheiten, bewegen. Das wäre denkbar. Und von daher könnte eine Größenordnung von 200 Mann vielleicht erforderlich sein. Mit diesen Mannschaften können drei Hawk-Feuereinheiten bedient werden, sodass alles in allem 54 deutsche Hawk den türkischen Flugplatz Diyarbakir schützen könnten. Die 1100 Bremervörder Soldaten, die das 30 Jahre alte amerikanische Waffensystem bedienen, sehen einem Marschbefehl für möglicherweise 200 von ihnen mit gemischten Gefühlen entgegen. Ja, erstmal hat damit wohl so keiner gerechnet, dass auf einmal Bremervörder mit Hawk-System dahin kommt. Keiner weiß genau Bescheid, wer da runter muss. Ich gehe da runter, aber letztendlich, wenn ich unten wäre, ich glaube doch, dass ich da dann schon ziemlich Angst hätte. Erst Spiel bei der Übung und jetzt Realität. Die Realität hat Bremervörde, die kleine verschlafene Garnisonsstadt zwischen Hamburg und Bremen, eingeholt. Die Nachricht von der Verlegung Bremervörder Soldaten ins türkische Krisengebiet traf die Bevölkerung der 18.000 Einwohnerstadt aus heiterem Himmel. Bis gestern noch war der Golfkrieg weit weg. Heute steht der Marschbefehl für Bremervörder Soldaten vor der Tür und das geht den Menschen nach. Ich bin erstmal schockiert, dass wir direkt da jetzt mit konfrontiert sind. Das macht uns doch ein bisschen wacher, ne? Ich finde es also in Ordnung, dass die Bundeswehr den Beitrag leistet zur Solidarität im Rahmen des Auftrags, den sie laut NATO hat. Ja, ich halte da nichts von. Ja, nur, das ist ja schade um die Menschenleben, nicht? Wenn es losgeht. Wenn wir frei leben wollen, müssen wir unsere Freiheit auch etwas tun. Das wollen auch eine Handvoll junger Demonstranten, die vor den Kasernentoren eine Mahnwache halten. Nur eben ganz anders. Stop it steht auf Englisch und Arabisch auf ihrem Transparent, mit dem sie gegen den Einsatz deutscher Soldaten in der Krisenregion protestieren. Mit Geld, Waffen und Soldaten versuchen die Deutschen jetzt auch, vor allem in Jerusalem, ein wenig Abbitte zu leisten für die Unterstützung des Irak durch deutsche Firmen, die für viel Geld auch solches Material an Saddam Hussein geliefert haben, das die Skat-Raketen in die Lage versetzt, Israel anzugreifen. Israels Ministerpräsident Itzhak Shamir rechnet damit in der morgigen Ausgabe der Tageszeitung Die Welt ab. Heute wurde erstmals vom Bonner Wirtschaftsministerium bestätigt, dass deutsche Rüstungsexporte in den Irak gegangen sind. Wolf Clement berichtet. Eigentlich fliegt die schon recht alte Skat-Rakete nur knapp über 300 Kilometer weit. Auch die von der Sowjetunion an den Irak gelieferten Modelle wiesen nur jene Reichweite auf. Saddam Hussein war dies zu wenig. Damit hätte er auch Israel nicht erreichen können. Er wollte die Reichweite des Systems auf über 600 Kilometer verlängern und gab dem so verbesserten Raketenmodell den eigenen Namen, El-Hussein. An dieser technischen Verlängerung der Reichweite, die übrigens mit einer schwächeren Treffgenauigkeit bezahlt werden muss, haben unter anderem deutsche Firmen mitgewirkt. Mit Druckluftanlagen... Zu halten des Iran in der Golfkrise gibt einige Rätsel auf. Offiziell bezeichnet Teheran sich ja als neutral. Andererseits wurde am vergangenen Wochenende ein detaillierter Friedensplan vorgelegt, der eine innerarabische Lösung vorschlägt. Und zum Dritten gibt es da die unbekannte Zahl irakischer Kampfflugzeuge. Möglicherweise sind es schon über 100, die auf iranischem Gebiet gelandet sind, aus welchen Gründen auch immer. Am Telefon in Ankara ist der Kollege Harald Weiß, der heute in der türkischen Presse einen Bericht entdeckt hat, der, falls er zutrifft, eine völlig neue Dimension am Golf eröffnet. Herr Weiß, was hat heute Vormittag die Auslandskorrespondenten in der Türkei in Aufregung versetzt? Ja, es war so, Herr Lavon, dass wir einen Bericht aus der Zeitung Syrien entdeckten, der etwas spät in Umlauf geriet, weil er nicht im amtlichen Verteilplan ins Englische übersetzt wurde. Also erst als mein türkischer Mitarbeiter ihn in die Finger bekam, haben wir festgestellt, dass hier tatsächlich ein Dokument vorliegen soll zwischen Saddam Hussein und Rafsanjani, dem iranischen Präsidenten, über die Besetzung Kuwait. Im Einzelnen heißt es da, die Zeitung Syrien berichtet es so, man habe bereits im letzten Herbst ein Abkommen geschlossen zwischen Iran und Irak, wonach die beiden Länder die Golfregion neu aufteilen würden, sobald die Zustände dies erlauben sollten. Die Zeitung schreibt dann weiter, danach sollte der Irak Kuwait und Saudi-Arabien erhalten, Iran würde Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate seinem Gebiet zuschlagen. Dieses Dokument soll in die Hände der türkischen Regierung geraten sein, schreibt dieses Blatt, als im Oktober ein hochrangiger irakischer Beamter in die Türkei geflüchtet sei mit diesem Dokument. Und eine Kopie dieses Dokuments habe diese Zeitung nun erhalten. Weiter heißt es in diesem Abkommen, so wie es hier geschildert wird, man habe auch geplant, rechtzeitig sowohl die Supermächte USA, Sowjetunion, wie auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Japan rechtzeitig zu informieren, dass eine solche Veränderung ihre Ölinteressen am Golf nicht beeinträchtigen würde. Iran und Irak garantierten weitere Lieferungen an den Westen wie bisher. Und es sei auch vereinbart worden, dass israelisches Territorium unangetastet bleibe. Die Palästinenser sollten vielmehr Land von Jordanien erhalten. Wir hier nun von der ARD haben beim Außenministerium nachgefragt, wie sie sich dazu stellen. Man sagt dort, es lägen keine Informationen vor, aber man sagt, und das ist sehr wichtig im diplomatischen Sprachgebrauch Ankaras, man sagt nicht, es sei falsch. Man sagt nur, man habe keine Informationen. Insofern ist diese Geschichte hier noch in der Schwebe und beschäftigt mehr als viele Themen der letzten Tage natürlich die Auslandspresse, weil das ein ganz anderes Bild auf die iranische Politik werfen würde, wie Sie schon sagten. Einerseits diese vielen irakischen Flugzeuge bei sich beherbergt und andererseits, wie wir seit zwei Tagen wissen, auch Lebensmittellieferungen in großem Umfang, also mehrere tausend Tonnen an tiefgefrorenem Fleisch von Deutschland über die Türkei und Iran weiterreicht an den Irak. Tag, Herr Lappen. Der Tegel im Golfkrieg hat nun auch so viel jedenfalls steht wohl zur Stunde fest. Der Kampf am Boden begonnen. Entgegen gestriger Darstellungen ist es den alliierten Truppen bis heute Mittag offenbar nicht gelungen, die von irakischen Truppen eingenommene, wenn auch vorher evakuierte, saudi-arabische Hafenstadt Rafchi in der Nähe der Grenze zu Kuwait zurückzuerobern. Herr Tilgner zugegeben hat das US-Oberkommando inzwischen auch eigene Verluste im Kampf um Rafchi. Es wurden offenbar amerikanische Marineinfanteristen getötet und verwundet. Was ist Ihnen heute Mittag über die Lage in Rafchi bekannt? Ja, zwei Drittel dieser kleinen Stadt werden weiterhin von irakischen Soldaten gehalten. Es ist so, dass in einigen Stadträndern saudische Truppen vormarschiert sind. Saudische Soldaten sind in diese Stadt dann vorgerückt. Es gibt Gefechte in der Stadt selbst, aber die irakischen Soldaten, man schätzt es sind 100 bis 150, haben sich weiter in der Stadt verschanzt. Die saudi-arabischen Truppen erhalten Luftunterstützung von US-Flugzeugen. Der Irak unterstützt seine Soldaten mit Artilleriegeschossen, die dann aus den Frontstellungen an der kuwaitisch-saudi-arabischen Grenze abgefeuert werden. Für die USA, Herr Tegner, bedeuteten die Gefechte um Rafchi, so hieß es gestern Abend, nicht den Beginn der erwarteten großen Landschlacht um Kuwait. Wie ist diese Darstellung zu bewerten? Ja, es ist ja richtig, die USA müssten angreifen, falls sie ihr Vorhaben wahrmachen wollen und die irakischen Truppen aus Kuwait vertreiben. Es ist so, dass Saddam Hussein die Flucht nach vorne angetreten hat, um an einer einzelnen Stelle die saudische Grenze zu überschreiten und eine Art Propagandaerfolg zu erringen. Es ist so gewesen, dass in einer Art Zangenbewegung verschiedene Einheiten der irakischen Panzerverbände auf die Stadt Rafchi zugefahren sind und dass diese Stadt dann ja besetzt wurde. Das ist gestern schon klar gewesen, aber es war eben noch nicht sicher, ob der Irak auch versuchen würde, diese Stadt zu verteidigen, denn im Rundfunk in Bagdad hatte es geheißen, wir werden kein saudi-arabisches Territorium besetzen. Heute Mittag sind dann über den Rundfunk die Soldaten aufgefordert worden, weiter zu kämpfen. Es hieß, die Soldaten sollen das Feld der Korruption zerschlagen und die Köpfe der Korrupten in den Mülleimer der Geschichte werfen. Damit ist sicherlich vor allen Dingen der saudi-arabische König Fahd gemeint. Also der Irak versucht jetzt, diese Stadt erst einmal zu halten, solange wie es geht, denn das ist ein gewaltiger propagandistischer Erfolg für Saddam Hussein in der arabischen Welt. Dort wird nicht gefragt, ist es möglich, langfristig Rafchi besetzt zu halten, sondern es wird nur erst einmal gesehen, dass Saddam Hussein vormarschiert ist, dass er den Alliierten doch einen empfindlichen Schlag versetzt hat, so sehen das die größten Teile der arabischen Welt. Ist denn das auch eine militärische Schlappe für die Alliierten? Ich glaube nicht. Es ist ja so, diese kleine Stadt liegt im Niemandsland zwischen den beiden Fronten. Die Bewohner sind ja schon in den ersten Kriegstagen geflohen gewesen. Die Artillerie der irakischen Verbände ist genau auf der Linie der kuwaitisch-saudi-arabischen Front. Die Artillerie der Amerikaner und der saudi-arabischen Truppen ist etwa 25 Kilometer von der Grenze entfernt und Rafchi liegt eben auf der Höhe von etwa zwei Dritteln in dieser Art Niemandsland. Deshalb konnte der Irak auch sehr schnell die Stadt selbst besetzen und deshalb tun sich die Amerikaner auch sehr schwer, diese Stadt jetzt mit Hilfe der saudi-arabischen Truppen wieder zurückzuerobern. Herr Tegner, danke nach Amman. Im Südlibanon ist es unterdessen erneut zu Schießereien zwischen israelischen Einheiten sowie von Israel unterstützten südlibanesischen Armeeeinheiten und Palästinensern gekommen, die offenbar nach Israel vorstoßen wollten. Informationen von Martin Wagner aus Tel Aviv. Drei Palästinenser sind im Südlibanon ums Leben gekommen, als sie versuchten, in den Norden Israels einzudringen. 4 Kilometer nördlich des Grenzortes Darit haben Soldaten der südlibanesischen Söldnertruppe SLA sie abgefangen und erschossen. Die Palästinenser waren mit Kalaschnikows bewaffnet. Nach Berichten der im Südlibanon stationierten UN-Truppen wurden zudem erneut Katyusha-Raketen in Richtung Israel abgeschossen. Wie viele, lässt sich nicht sagen, auch nicht, wo sie genau gelandet sind. Offensichtlich landeten sie nicht in Israel. Vor zwei Tagen erst hatten PLO-Gruppen 33 Katyushas abgefeuert, die nördlich der israelischen Grenze landeten, ohne Schaden anzurichten. Israelis aus dem Norden berichten heute, dass sie die Katyusha-Einschläge gehört haben. Offensichtlich hat die israelische Armee sofort darauf reagiert und Stellungen der Palästinenser unter Beschuss genommen. Nach Informationen der UN-Soldaten eröffneten sie heute zusammen mit Soldaten der südlibanesischen Armee das Artilleriefeuer, und zwar auf Orte nördlich der von Israel im Südlibanon beanspruchten Sicherheitszone. Nichts hat sich an der Reaktion der israelischen Armee auf Infiltrationsversuche aus dem Norden geändert. Sofortige Vergeltung war von jeher die Reaktion. Mit aller Macht soll gerade jetzt verhindert werden, dass die Palästinenser im Norden des Landes eine zweite Front eröffnen. Die Palästinenser in den besetzten Gebieten befinden sich noch immer unter Ausgangssperre. Seit Beginn des Golfkrieges dürfen sie ihre Häuser und Wohnungen nur gelegentlich zum Einkaufen verlassen. Es herrscht erzwungene Ruhe im Westjordanland und Gazastreifen. Soweit Martin Wagner aus Tel Aviv. Der wichtigste Waffenlieferant Saddam Husseins war die Sowjetunion, von der die irakischen Streitkräfte Flugzeuge, Panzer und auch die Scud-Raketen erhielten, mit denen Saddam jetzt Israel und Saudi-Arabien beschießen kann, nachdem deutsche Experten bei der Verbesserung der Reichweite dieser Geschosse mitgewirkt hatten. Wer aber könnte besser Auskunft geben über die Wirksamkeit dieser Raketen als sowjetische Militärexperten? Ein sowjetischer General hat dies nun getan. Hören Sie dazu Hermann Krause aus Moskau. In einem Interview mit der Armeezeitung Roter Stern warnt der Chef der operativ-strategischen Forschung des Stabs der sowjetischen Streitkräfte, Generalmajor Bogdanov, im Westen davor, das Militärpotenzial des Iraks nicht zu unterschätzen. Bagdad verfüge über ausreichende Mittel, um dem Gegner wesentliche Verluste beizubringen. Dabei dürfe man nicht nur die Stadt in Betracht ziehen, sondern auch die französischen Exocet-Raketen. Die alliierten Streitkräfte müssen sich darüber im Klaren sein, dass es keinen leichten Sieg geben werde. Ausdrücklich hebt der General auch den, wie er sagt, politischen Aspekt des Krieges hervor. Einigkeit bestünde darüber, dass die Befreiung Kuwaits erzielt werden solle, aber bei weitem keine Übereinstimmung über die möglichen Verluste, die man dem Irak zufügen wolle und über das Schicksal dieses Landes. Der Logik der Kampfhandlungen entsprechend müsse überlegt werden, ob man die völlige Vernichtung des militärindustriellen Potenzials des Iraks wolle. Die UNO habe bekanntlich, so Bogdanov, den Streitkräften kein Mandat dazu erteilt. Damit stellt der General noch einmal eine sowjetische Position heraus, die sich bereits im Vorfeld des Besuches von Außenminister Besmertnik in Washington abzeichnet. Auch bei den Gesprächen mit seinem Amtskollegen Baker hatte Besmertnik signalisiert, dass die UdSSR zu den USA auf Distanz gehen werde, falls diese die militärische Vernichtung des Iraks beabsichtige. Auf die Frage, ob sich aus dem bisherigen Verlauf der Kämpfe eine Überlegenheit der amerikanischen Waffen gegenüber denen sowjetischer Bauart absehen lasse, meinte der General, man dürfe nicht die sowjetischen Scud-Raketen mit den amerikanischen Patriot-Raketen vergleichen. Es handele sich um verschiedene Waffenarten. Die Patriots stammten aus den 80er Jahren, die Scuds hingegen habe man vor 30 Jahren entwickelt. In der sowjetischen Armee seien sie 1962 eingesetzt worden. Die Modernisierung mithilfe der Bundesrepublik habe ihnen eine größere Reichweite gegeben. Die technischen Daten aber hätten sich nicht wesentlich verbessert. Insgesamt könne man feststellen, dass die multinationalen Streitkräfte zurzeit die Nahostregion als eine Art Testplatz für die Überprüfung ihrer neuen Waffen ausnutzen würden, so der General. Für die Sowjetunion stelle der Konflikt noch keine unmittelbare Gefahr dar. Man dürfe allerdings nicht vergessen, dass der Krieg nur einige hundert Kilometer von den Südgrenzen der UdSSR entfernt stattfindet. Der 15. Tag seit Ausbruch des Krieges am Golf, begonnen hat er ja immer noch mit dem Überfall der Irak auf Kuwait am 2. August. Dieser 15. Tag heute brachte noch keine Wende. Die erste Landschlacht um die saudi-arabische Hafenstadt Shafji ist abgeflaut. Die Stadt selbst ist offenbar wieder vollständig in der Hand der Alliierten. Spekulationen gibt es allerdings über Friedensgespräche in Teheran. Wir werden Sie im Laufe der Sendung ausführlich über die Lage im Golfkrieg informieren. Der Konflikt spielte natürlich auch eine Rolle in der Debatte des Bundestages über die gestrige Regierungserklärung des Bundeskanzlers, in der die Beschreibung der Bonner Position zum Golfkrieg ja auch breiten Raum eingenommen hatte. Zu dieser Debatte ein Stück aus Bonn. Ferner auf dem Programm, die sowjetische KP setzt zur ideologischen Gegenoffensive an, heute tagt die IZK. In Jugoslawien versucht die Führung des Landes in einer Krisensitzung Wege in die Zukunft zu finden. Und zum Schluss noch zwei Beiträge aus Deutschland. Im Berliner Prozess gegen den ehemaligen SED-Funktionär Harry Tisch ging es am zweiten Tag der Verhandlungen um die Beweisaufnahme und im ersten Terroristenprozess nach der Kronzeugenregelung wurde ein hartes und dementsprechend gleich umstrittenes Urteil gefällt. Zunächst nach Bonn. Im Bundestag kam es zu den erwarteten harten Auseinandersetzungen über die gestern geklärte Haltung der Bundesregierung im Golfkrieg. Heftig debattiert wurde dabei insbesondere wieder die Entsendung von Bundeswehrsoldaten in die Türkei und die Möglichkeiten im sogenannten Bündnisfall, eine Kontroverse, die manche Verbündeten in der vergangenen Woche zu scharfer Kritik an Bonn angeregt hatte. Aber der Golfkrieg war nicht das einzige Thema der Debatte. Hören Sie aus Bonn Dieter Kopp. War gestern der Tag des Helmut Kohl, der in einer bald dreistündigen Rede die Öffentlichkeit mit der Regierungspolitik betraut machte, so schlug heute im Bonner Bundestag mehr die Stunde der Opposition. Sie präsentierte an erster Stelle Partei- und Fraktionschef Vogel, der die sozialdemokratischen Vorstellungen erläuterte, sowie einen bemerkenswert angriffslustigen Norbert Gansel. Paroli boten, freilich mit unterschiedlichen Nuancierungen, der CSU-Vorsitzende, Bundesfinanzminister Weigel und Bundesaußenminister Genscher. Die Themen waren vorgezeichnet gestellt. Dritten wurde um Golf und Baltikum. Die Krisenherde draußen warfen ihre Schatten und ließen den Stolz auf das Erreichte im Innern, die deutsche Einigung, zurücktreten. Ihre Finanzierung allerdings bleibt Zankapfel. Oppositionsführer Vogel, der die Aussprache eröffnete, warf dem Kanzler in diesem Zusammenhang vor, seine Versprechen gebrochen zu haben und sich mit Wortklaubereien herausreden zu wollen. Vogel wörtlich: Vor der Wahl, und ich kann das einfach ehrlichkeitshalber nicht ausklammern, haben Sie, Herr Bundeskanzler, den Menschen in den neuen Bundesländern gesagt, es werde niemand schlechter gehen als zuvor. Sie selber kennen das Zitat. Und den Wählerinnen und Wählern in den alten Bundesländern haben Sie gesagt, wörtliches Zitat, keiner wird wegen der Vereinigung Deutschlands auf etwas verzichten müssen. Graf Lambsdorff hat für seine Partei das Gleiche erzählt. Sie haben die Größe der Aufgabe beschönigt. Und ich glaube, das war ein kardinaler Fehler. Auf den Golfkrieg eingehend empfahl der Oppositionsführer, dass von Seiten der UNO die Initiative für eine Feuerpause ausgehen sollte. Der Krieg müsse so rasch wie möglich sein Ende finden. Vogel, der erneut die Solidarität mit Israel bekräftigte, nannte einen Einsatz deutscher Soldaten im Golfkrieg ausgeschlossen. Vom Kanzler vermisste er ein klares Wort dazu, ob Entscheidungen der Türkei den Bündnisfall herbeiführen können. Bundesaußenminister Genscher, der am Nachmittag das Wort ergriff, betonte, der irakische Diktator Saddam Hussein habe alle Möglichkeiten, den Krieg zu vermeiden, ausgeschlagen. Nach seinen Worten ist die Bundesrepublik Partei am Golf. Zum NATO-Bündnisfall äußerte er sich aber sehr zurückhaltend. Es hat auch niemand anders an der Verlässlichkeit Deutscher und Deutschlands als Bündnispartner zu zweifeln. Das gilt auch für die Türkei und das gilt für uns. Einen Automatismus für das, was man den Bündnisfall nennt, gibt es deshalb nicht. Jedes Land muss eine Entscheidung mitwirken, ob der Bündnisfall eintritt. Und wir haben vorgesehen, dass dazu auch das Parlament seine Entscheidung zu treffen hat. Der FDP-Politiker nahm in seiner Rede die Friedensdemonstranten in Schutz. Dass Menschen auf die Straße gehen, sollte uns nicht wundern. Wir haben schon ganz andere Aufmärsche erlebt, sagte er. Die Steuererhöhungen dürfen nach seinen Worten nicht allein im Zusammenhang mit dem Golfkrieg gesehen werden. Deutschland werde auch danach seinen Aufgaben, etwa in Osteuropa oder der Dritten Welt, mit den jetzigen Einnahmen nicht gerecht werden können. Vor einer Stunde gingen in Israel wieder die Sirenen los. Peter Philipp in Jerusalem, welche Informationen gibt es über diesen neuen Angriff zur Stunde? Bisher ist in den meisten Teilen des Landes Entwarnung gegeben worden. Die Rakete, es handelt sich nur um eine Rakete, ist fern der bisher getroffenen Ziele und niedergegangen. Das heißt, sie ist in der Westbank, also im besetzten Gebiet, niedergegangen. Und man untersucht im Augenblick noch, ob es dabei irgendwelche Schäden oder Opfer gegeben hat. Es ist das zweite Mal, dass eine Rakete in der Westbank runterging. Beim ersten Mal schon beendete das ganz jäh die großen Beifallsbekundungen der Palästinenser für den Beschuss von Tel Aviv. Die Palästinenser haben selbst jetzt Angst bekommen, dass sie auch mit hineingezogen werden könnten. Die Lage an der kuwaitisch-saudischen Front scheint sich heute etwas entspannt zu haben. Von Kämpfen ist kaum noch die Rede, dafür umso mehr von diplomatischen Initiativen in Iran. Eine Zusammenfassung des Tages von Marcel Pott. Einheiten der saudi-arabischen Armee haben laut Darstellung der amtlichen Nachrichtenagentur SDA die Grenzstadt Kafshi nach mehr als 30-stündigen Kämpfen gegen irakische Truppen zurückerobert. Die kleine Ölstadt an der Küste zum Persischen Golf wurde zum Austragungsort der schwersten Bodenkämpfe seit Ausbruch des Krieges, nachdem der Irak am Dienstag überraschend einen Stoßangriff auf saudisches Territorium vorgetragen hatte. Radio Bagdad bezeichnete den Kampf um die militärisch kaum bedeutsame Kleinstadt als Wendepunkt im Golfkrieg, da der Irak zu Lande nunmehr die Initiative ergriffen habe, um die Alliierten in die Niederlage zu treiben. Das irakische Regime behauptete außerdem, in Kafshi seien weibliche amerikanische Soldaten in Gefangenschaft geraten. Ein Sprecher der US-Streitkräfte bestätigte, dass zwei amerikanische Soldaten, darunter eine Frau, vermisst würden. Beide gehörten zu einem Transportbataillon, das nahe der Grenze operiert habe. Die Vermissten hätten jedoch nicht an den Kämpfen um Kafshi teilgenommen. Im Übrigen erklärte der Sprecher, dass nördlich der zurückeroberten Stadt die Kampfhandlungen zwischen Alliierten und irakischen Truppen andauerten. Westliche Militärkreise rechnen anscheinend mit weiteren Vorstößen der irakischen Armee in ähnlicher Weise, weil an der kuwaitisch-saudischen Grenze größere Truppenbewegungen beobachtet worden sind. Über die Zahl der Opfer auf saudischer oder irakischer Seite liegen keine Angaben vor, während die Amerikaner den Tod von 11 Marinesoldaten meldeten. Alliierte Offiziere werteten die irakische Operation als Versuch, die Stärke des Gegners zu testen. Jordanische Militärexperten meinten, das Vorgehen des Irak lasse vermuten, dass Saddam Hussein die Koalition zu einer verfrühten Bodenoffensive verleiten wolle und außerdem darum bemüht sei, die Moral der eigenen Truppe zu stärken, die seit geraumer Zeit dem Feuer der alliierten Luftwaffe ausgesetzt sei. In Jordanien hat der Vorstoß der irakischen Armee auf saudisches Gebiet und vor allem ihr hartnäckiger Kampf um die verlassene Grenzstadt Kafschi großen Jubel erzeugt. Die Bevölkerung des Haschimitenreichs betrachtet Saddam als arabischen Volkshelden und der Glaube an seine Standfestigkeit scheint keine Grenzen zu kennen. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete, dass sich Regierungsdelegationen des Irak, Algeriens, Frankreichs und auch des Jemen auf die Reise nach Teheran begeben hätten, um dort Gespräche über den Golfkrieg zu führen. Damit kommt es zum ersten Mal seit Beginn des Krieges zu einem offiziellen Meinungsaustausch zwischen Bagdad und Teheran. Der Iran hat mehrfach versichert, in dem Konflikt am Persischen Golf Neutralität zu bewahren und darüber hinaus bekräftigt, die im Iran geparkten bis zu 100 irakischen Flugzeuge würden bis zum Ende der Feindseligkeiten beschlagnahmt. Jenseits dessen wirft die Anwesenheit eines beträchtlichen Teils der irakischen Luftwaffe auf iranischem Boden eine ganze Reihe von Fragen auf. Trotz aller Neutralitätsbeteuerungen aus Teheran kann nicht mit Gewissheit vorausgesagt werden, wie sich die Islamische Republik im künftigen Verlauf des Krieges verhalten wird. Einerseits rufen radikale Elemente innerhalb des Regimes nach dem heiligen Krieg gegen den großen Satan Amerika und andererseits wollen die Pragmatiker um Präsident Rafsanjani den Iran auf jeden Fall aus dem Konflikt heraushalten. Wie dem auch sei, die raffinierten Tricks von Saddam Hussein und die alte Feindschaft gegenüber den USA haben den Iran in eine unangenehme Lage gebracht, aus der wohl nur vorsichtiges Taktieren des listigen Rafsanjani herausführen kann. Die listige und undurchsichtige Politik der persischen Mullahs, Pressezensur und Propaganda nähren natürlich jede Menge Spekulationen. So ist derzeit auch eine nicht nachprüfbare Information im Umlauf, wonach der irakische Diktator intensiv seine Flucht vorbereite und zu diesem Zweck im Besitz mehrerer Pässe sei. Einer laute auf den Namen Abdel Sattar Hassan und zu den Ländern, in denen er möglicherweise untertauchen oder Asyl finden soll, gehörten der Jemen, Tunesien und Algerien. Auch über die Bewachung des Diktators gibt es nicht wenige Details. Die Washington Post hat sie mit Berufung auf sowjetische Geheimdienstkreise zusammengetragen. Aus Washington dazu Gunnar Schulz-Burke. Der irakische Präsident Saddam Hussein wird nach Informationen der Washington Post von einer 15.000 Mann starken Spezialeinheit bewacht. Die Soldaten sollen den Diktator nicht nur vor Angriffen von außen, sondern auch vor Attentaten seiner eigenen Kommandeure schützen. Die Einheit soll bereits direkt nach der Invasion Kuwaits aufgebaut worden sein. Bei ihren Informationen stützt sich die Washington Post auf britische, irakische und sowjetische Quellen. Die Sondereinheit wurde von russischen Offizieren ausgebildet. Ein Teil der irakischen Soldaten gehörte vorher dem Geheimdienst, ein anderer Teil dem engeren Clan um Saddam Hussein an. Russische Geheimdienste erklärten gegenüber der Washington Post, dass in der vergangenen Woche Luftwaffenoffiziere einen Putsch gegen Saddam Hussein versucht hätten. Die Sowjets vermuten, dass deshalb bisher nahezu 100 Kampfjets der irakischen Luftwaffe in den Iran geflogen worden sind. Sie glauben, die Piloten mussten fliehen, um nicht hingerichtet zu werden. Erst vor kurzem soll Saddam Hussein die Exekution von zwei hohen Luftwaffenoffizieren angeordnet haben. Amerikanische Geheimdienstexperten wollten die Mutmaßungen der sowjetischen Kollegen bisher nicht bestätigen. Wie die Washington Post weiterberichtet, wird Saddam Hussein von einer 600 bis 700 Mann starken Untertruppe seiner Spezialeinheit rund um die Uhr geschützt. Ein irakischer Oppositionsführer im Exil meinte zu den Reportern, der Diktator schirme sich ab wie seinerzeit Adolf Hitler. Wer Hussein umbringen will, muss aus dem engsten Zirkel kommen. Während des iranisch-irakischen Krieges soll es bereits zwei Attentatsversuche auf Saddam Hussein gegeben haben. Derzeit, so behaupten Irakkenner, gäbe es zwei Strömungen in dem Land. Die Normalbevölkerung wird mit brutalem Terror und Einschüchterungen in Schach gehalten. Und selbst die Armee soll Angst vor der Elitetruppe republikanische Garden haben. Auf der anderen Seite habe es Saddam Hussein geschafft, sich in weiten Kreisen der Bevölkerung die Anerkennung zu erhalten. Unter anderem durch seine Reform des Gesundheits- und Schulwesens. Die Anzahl derjenigen, die in den Unterdrückungsapparat eingebunden sind, ist groß, sagt der irakische Schriftsteller Samir Khalil. Und viele Menschen würden von diesem Regime profitieren. Durch das Dauerbombardement der alliierten Truppen auf Bagdad und andere Städte hätte sich aber die Stimmung im Land gewandelt. Viele Irakis, so der Washington Post-Reporter, machen Hussein direkt für die Luftangriffe verantwortlich. Das Bild des heldenhaften Kämpfers, der sich mit dem Rest der Welt angelegt hat, sei verblichen. Die Iraker hätten aber große Angst vor der Zukunft. Sollte Saddam Hussein getötet werden, könnte es in dem Land zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden kommen. So traurig es ist, sagte ein Politikwissenschaftler zur Washington Post, Saddam Hussein ist zurzeit der Einzige, der das Land zusammenhält. Aber jeder weiß, dass er am Ende verlieren wird. Zu den Gewinnern des Golfkriegs gehört heute schon ein Land, das selber seit Jahren für Schlagzeilen sorgt. Südafrika. Das Land am Kap der guten Hoffnung macht im Windschatten dieser Krise große Geschäfte, vorwiegend mit Waffen. Aus Johannesburg dazu ein Bericht von Monika Germany. Der Ausbruch des Golfkrieges hat Südafrika als Waffenlieferanten